Nun sitzen wir hier, nach über einem Jahr Beschäftigung mit Utopie und dem Versuch, einen Anfang zu finden. Wie sind wir eigentlich dazu gekommen, uns auf das riesig große Feld der Utopie zu begeben? Mit all den Projektionen, Wünschen, Verstrickungen und Phantasmen. Wenn wir versuchen, utopisch zu denken, sind wir auch immer wieder darauf zurückgeworfen, uns zu fragen, wer oder was da eigentlich denkt. Was für ein Subjekt ist das und welche Zurichtung erfährt es? Wie weit kann dieses Subjekt überhaupt über sich hinausdenken? Wo weisen unsere Vorstellungen von einer glücklichen und befreiten Gesellschaft in ihrer Negation auf gegenwärtige Verhältnisse hin, über die hinaus wir gar nicht denken können, weil uns die Sprache dafür fehlt? Wir haben uns in unserer Auseinandersetzung mit Utopie, wie auch schon in den Beschäftigungen davor, immer wieder gefragt, was eigentlich das Subjekt ist, welches wir begehren zu sein und welches wir gleichzeitig als unvollständigen Entwurf erfahren. Zu Beginn unserer Auseinandersetzung sprachen wir von dem Subjekt, im Sinne eines Subjektideals im Bürgerlichen genannt. Ein erkennendes Ich, was für sich spricht, eine eigene Geschichte hat, autonom von anderen, mit eigenem Willen, selbstbewusst handelnd. Das klingt erstmal ganz gut. Wenn man dann aber nach seinen Voraussetzungen fragt, fällt auf, dass das Subjekt, so autonom wie es sich gibt, gar nicht sein kann. Geleugnet werden muss die Abhängigkeit zu anderen, dass es überhaupt erstmal Fürsorge und Beziehungen braucht, um sich selbstbewusst wahrnehmen zu können. Beziehungsarbeit, Sorgearbeit, Reproduktionsarbeit wird stillschweigend vorausgesetzt. Das im Allgemeinen als weiblich Bestimmte muss abgespalten, abgewertet und als bedeutungslos gedacht werden. Wir sprachen also immer wieder darüber, wie sich die historisch gewachsene gesellschaftliche Abspaltung und Abwertung des Weiblichen auf unterschiedlichen Ebenen zeigt, ausdrückt und auswirkt. Hier setzt auch unsere Beschäftigung mit den Romanen an, die wir in unserer Lesung Ein Wurm mit Adlerflügeln in der Küche teighackend durchgearbeitet haben. Wir haben uns die Frage gestellt, welche eigenen Narrative und Bilder die Autorinnen fanden, um die lückenhafte, brüchige weibliche Subjektivität zu beschreiben. Die Autorinnen waren deswegen spannend für uns, weil sie versucht hatten, die Momente weiblicher Subjektwerdung, die es zu retten oder eben zu verwerfen gilt, herauszuarbeiten. Auch danach setzen wir den Fokus weiterhin auf die Frage nach der Lücke, die der bürgerliche Subjektentwurf hinterlässt. Wir lasen die Fesseln der Liebe von Jessica Benjamin, die sich aus psychoanalytischer Perspektive mit intersubjektiven Beziehungen auseinandersetzt und die versucht, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie Beziehungen zwischen Subjekten aussehen können, ohne dass sie immer wieder in ein Herrschaftsverhältnis verfallen. Wir hatten genug vom Lesen, Wollten unsere eigenen Erfahrungen ernst nehmen und die von anderen Frauen. Und zwar ist wichtig, Frauen über ihre eigene Geschichte sprechen zu lassen, ihre eigenen Bilder und Narrative zu finden und ihre Erfahrungen und Reflexionen sichtbar zu machen. Das Sprechen darüber, was als Weibliches abgewertet und abgeschweift werden muss, bekam für uns einen anderen Fokus. Von hier aus wurde uns immer wichtiger, was wir von unseren Beziehungen innerhalb des AK unbehagen wollen und was sie für uns bedeuten, aber auch über den AK hinaus. Wir wollten uns auf die Netzwerke, die wir haben, konzentrieren und das Wissen, das wir im Austausch mit unseren Freundinnen bekommen, sichtbar machen und weiterentwickeln. Aus der Frage nach Erfahrung wurde die Frage nach der Expertise unserer Freundinnen. In welchen Beziehungen leben wir und wollen wir miteinander leben? Wir sind darauf gekommen, uns mehr wünschen zu wollen, ein Begehren nach dem wirklichen Besseren auszudrücken und Vorschläge zu machen, auch wenn sie dann wieder verworfen werden. Doch immer ist die Frage nach den konkreten Menschen und den Verhältnissen, in denen sie liegen, geblieben. Wie soll sich alles ändern oder wie sollen sich alle ändern? Um über das utopische Subjekt nachzudenken, braucht es zunächst ein Verständnis davon, was das Subjekt überhaupt ist. Aus psychoanalytischer Sicht lässt sich das Subjekt nur als ein unvollständiges, durch die Sprache entfremdetes begreifen. niemals als das autonome, einheitliche Wesen, von dem Teile der Psychologie und Philosophie hartnäckig ausgehen. Der entfremdende Charakter der Sprache und der Mangel ist vor allem in Jacques Lacans Verständnis entscheidend für die Subjektwerdung. Der Säugling, der noch nicht sprechen kann, ist zunächst angewiesen auf die Befriedigung seiner Bedürfnisse durch andere. Die momentan sorgende Person bemüht sich, die Bedürfnisse des Kindes zu erkennen, diese so gut es geht zu befriedigen und ihnen Wörter zuzuordnen. Der einfache Grund, warum ein Kind überhaupt sprechen muss, ist die Erfahrung eines Mangels. Wer alles hat, muss nichts verlangen. Mit dem Erlernen der Sprache kann das Kind zunehmend selbst für die Befriedigung seiner Bedürfnisse sorgen. Sie lässt das Kind teilhaben an der Welt und treibt gleichzeitig einen Keil zwischen es und die anderen. Das Kind unterwirft sich also den Regeln der Sprache und zahlt dafür einen hohen Preis. Die sprachlose, unmittelbare Beziehung zum anderen, die nun allein als Fantasie fortlebt und in zahllosen Gedichten und Liedern über die Liebe ausgebreitet wird. Wer ein eindrückliches Beispiel sucht, höre sich Enjoy the Silence von Depeche Mode an. Stellen wir uns die Utopie einmal vor als eine Welt ohne Mangel. Sagen wir, durch technischen Fortschritt ist permanent für Nahrung, Wärme, Stimulation gesorgt. Ein Unlustempfinden kommt gar nicht erst auf. Hunger und Kälte, existenzielle Not abzuschaffen, klingt zunächst verheißungsvoll. In dieser Vorstellung wäre jedoch keine Notwendigkeit für Sprache vorhanden. Der Mensch, oder was von ihm bliebe, wäre ein sprachloses Wesen, dem es an nichts mangelt, das nichts verlangt und daher auch nicht zu sprechen braucht. Diese Vorstellung löst fast automatisch Unbehagen aus. Gruselfantasien von dystopischen Wesen, die mechanisch ihrem Glück ausgeliefert sind. Was ist so schwer daran, sich positiv auf eine solche Welt zu beziehen? Vermissen wir die Autonomie, die wir uns heute so gerne einbilden? Wehren wir diese Fantasie ab, weil sie ein incestuöses Moment enthält? Immerhin kennzeichnet so ein lustvolles Ausgeliefertsein in der Regel die frühe Beziehung zur Mutter. Ich behaupte das Gegenteil. Die utopische Fantasie der Mangellosigkeit beraubt uns des incestuösen Moments, der begehrenden anderen, und wird genau dadurch zu einem Albtraum absoluter Vereinzelung. Unsere Möglichkeit von Glück hängt nicht nur an der Versorgung, sondern steht und fällt mit der Erfahrung von einem konkreten anderen, gewollt, begehrt, geliebt worden zu sein. Utopisches Denken hat immer dieses Problem. Das Glück, das wir kennen, ist nicht denkbar ohne unsere spezifische Subjektivierung, inklusive Entfremdung, Selbstbeherrschung und Aggression. Gleichzeitig ist das Glück, das wir jetzt und hier erfahren können, unsere Vorlage für die Utopie, die Glück ermöglichen, aber gleichzeitig jene Subjektform abschaffen soll, die durch Beschneidungen und Mängel hervorgebracht ist. Die Unmöglichkeit radikal utopischen Denkens lässt sich nicht auflösen. Sie dreht sich im Kreis. Ich möchte und kann mir aber keine Welt wünschen, an der ich selbst in meiner Mangelhaftigkeit nicht teilhaben kann. Wer eine bessere Welt denken möchte, muss sie zunächst für diejenigen einrichten, die es schon gibt, die beschädigten, mangelhaften, in der Sprache entfremdeten Subjekte unserer Welt. Utopie vom Kleinen ausdenken heißt für mich, mich in einer konkreten Situation zu fragen, was ich will, was mein Bedürfnis ist, und das nicht immer schon im Vorhinein darauf abzuklopfen, ob es Sinn macht, angebracht ist, umsetzbar ist. Sich nicht vor Enttäuschungen zu schützen oder sie gar nicht erst zuzulassen. Eine gute Freundin sagt ein Treffen ab, auf das ich mich gefreut habe, und ich rechne mir vor, welche anderen engen Beziehungen ich habe, dass ich eh mal einen Abend für mich brauche, das ich ja auch mal abgesagt habe. Ich habe vergessen, mir zu notieren, dass meine Therapeutin 2 Wochen Urlaub macht und ärgere mich über mich, weil es würde ja keinen Sinn machen, enttäuscht von ihr zu sein. Ich quäle mich um 7 aus dem Bett, weil ich um 8 auf der Arbeit sein muss. Um bloß nicht in den Widerstand zum Gegebenen zu kommen, rationalisiert man sich seine Gefühle und Bedürfnisse hin und weg. Ich war da lange sehr gut darin und damit am Zahn der Zeit. Mir fallen so viele Weisheiten dazu ein. Das Leben ist kein Ponyhof, kein Zuckerschlecken, kein Wunschkonzert. Da muss man halt durch. Sich daran aufzureiben, bringt doch nichts. Was, wenn es doch was bringt? Was, wenn man doch was verändern kann? Im Kleinen. Wenn man Enttäuschungen in Freundschaften artikulieren kann und sie gehört werden. Wenn man wütend sein darf. Wenn man den Kolleginnen gegenüber artikuliert, ungern früh aufzustehen und man später kommen kann. Immer wieder wird man auf Grenzen der Erfüllung der eigenen Wünsche und Bedürfnisse treffen. Dennoch ist der Wunsch wichtig und legitim. Es gibt keine falschen Bedürfnisse, nur falsche Umsetzungen, schrieb ein Freund in seinen Antworten auf unsere Utopiefragen. Das trifft es gut, finde ich. Ich gehe davon aus, dass Härte gegen sich zu Härte gegenüber anderen führt. Theodor W. Adorno beschrieb dieses Phänomen als Rache für den Schmerz, den man nicht zeigen durfte. Dabei ist es, so kommt es mir vor, egal, ob ich hart gegenüber einem irgendwie objektiv legitimierbaren Bedürfnis bin oder gegenüber einem, das rational keinen Sinn macht. Es geht dabei nicht darum, Bedürfnisse als natürlich im Sinne von vorgesellschaftlich und unhinterfragbar zu betrachten. Unsere Wünsche sind kapitalistisch vergesellschaftet und sollten hinterfragt werden. Aber zunächst mal sollten sie ernst genommen werden in ihrer Widersprüchlichkeit, in ihrer Unvereinbarkeit. Denn wo sollen wir anfangen mit der besseren Gesellschaft, wenn Einzelne gar nicht wissen, was sie sich wünschen? Utopie vom Kleinen ausdenken heißt für mich nicht, keine großen Zusammenhänge mehr sehen zu wollen, sondern die großen Zusammenhänge vom Kleinen, Konkreten auszudenken. Frigga Haug schreibt, was es für eine Erlösung für sie war, als sie, nach jahrelanger Politisierung in marxistischen Gruppen, in die Frauenbewegung kam und sich selbst erlaubte, Politik von Sachen ausgehend zu machen, die sie wirklich angingen. Sie beschreibt, wie aus der individuellen Situation einer Abtreibung große gesellschaftliche Zusammenhänge analysierbar sind. Utopie vom Kleinen ausdenken heißt nicht, erstmal zu versuchen, alles zu begreifen, bevor man irgendwelche Wünsche formulieren darf. Utopie vom Kleinen ausdenken heißt, sich abzukehren vom alten, bequemen linken Diktum, Glück sei nur für Idioten. Es heißt, für sein Glück und das der anderen zu kämpfen. Sich selbst erlauben, glücklich zu sein. Davon auszugehen, dass man es verdient hat, glücklich zu sein. Die Suche nach dem individuellen Glück der Einzelnen ernst zu nehmen, bedeutet dieses Streben gleichzeitig als hoffnungsvoll produktiv zu begreifen. Nur wenn wir uns fragen, was wir eigentlich wollen, können wir uns der Hindernisse des Glücks im Heute bewusst werden und ein Begehren nach einer völlig anderen Welt entwickeln. Das Wollen im Heute kann die Voraussetzung zum Willen zur Veränderung sein. Doch selbst wenn dieser Schritt getan ist, sich das Wollen in die Zukunft richtet und nach Veränderung strebt, verbleiben wir meistens und zu oft in den Sphären, die uns geschlechtlich zugeteilt sind. Die Frage, wie Veränderung, Umbruch, Revolution bewerkstelligt werden soll, was diese bedeuten und wo angesetzt werden muss, wird je nach Kontext anders beantwortet. Und der Kontext hat immer eine geschlechtliche Komponente. Die Selbsterfahrungsgruppen der westlichen Frauenbewegung der 1970er Jahre waren mit dem Ziel angetreten, Zitat, die gesellschaftlichen Ursachen der Erfahrungen, die wir machen, und mögliche Programme für die Abschaffung der ihnen zugrunde liegenden Bedingungen zu erarbeiten. Sie wollten herausfinden, wie sich das Patriarchat in ihrem konkreten Leben niederschlug, wollten der eigenen Erfahrung Raum geben, sie als etwas Politisches bestimmen, um Strategien zu finden, die verkrusteten Strukturen aufzubrechen. Viele Gruppen kamen allerdings gar nicht zum Abstrahieren von ihrer persönlichen Misere, sondern verharrten darin bzw. begnügten sich mit ihrem frauenpolitischen Rückzugsraum. während es den männerdominierten Gruppen der 68er seltsam einfach zu sein schien, gegen Strukturen zu kämpfen, verharrten die Selbsterfahrungsgruppen bei sich. Die 68er gingen gegen den Vietnamkrieg, die Verlogenheit ihrer Väter und die rigide Sexualmoral der 50er und 60er Jahre auf die Straße. Für viele Frauen blieb ihre Rolle in dieser Revolte jedoch ungeklärt. Der Partner stürzte sich ins Getümmel, während sie Kinder und Hausarbeit versorgten. Was genau hatte sich verändert? Die Frauen begannen, ihre Genossen mit dem Widerspruch zwischen ihrer revolutionären Rhetorik und ihrem alltäglichen Umgang mit Frauen mit Reproduktions- und Sorgearbeit zu konfrontieren. Sie fanden sich zusammen, um sich über ihre Erfahrungen auszutauschen, Kinderbetreuung kollektiv zu organisieren, eigene Politikformen zu finden. Was die Frauen in ihren Gruppen erfuhren, war eine neue Form der Beziehung unter Frauen. Beziehungen, die nicht auf Konkurrenz, gegenseitiger Abwertung oder Familienbanden beruhten, sondern auf geteilten Erfahrungen im Patriarchat. Die Frauen wollten sich gegenseitig helfen bei der Analyse der eigenen Situation, sie stärken und neue Strukturen schaffen. Diese Form von Gruppenprozess baut nicht auf eine schnelle Revolution. Sie baut auf Selbstveränderung. Sie wollten frei sein, frei über ihren Körper, ihre Sexualität und ihr ganzes Leben entscheiden. Indem sie ihre Aufmerksamkeit auf sich richteten, nahmen sie sich auch als politische Subjekte ernst, erhoben sich zu ihnen. Gleichzeitig stellten sie den Anspruch der Veränderung an sich und ihre Umwelt. Sie schufen neue Strukturen und eröffneten Frauenräume, Frauenbibliotheken, Frauenseminare und Frauengesundheitszentren. In vielem waren sie radikaler als ihre Genossen aus den späten 60ern. Nicht nur die Uni sollte verändert werden, sondern die gesamte Wissensproduktion. Nicht Sex mit allen war gewünscht, sondern neue Formen von Sexualität. Nicht nur die Kinder sollten anders erzogen werden, sondern ein ganzes Familienbild wurde gerüttelt. Um all dies zu bewerkstelligen, fingen die Frauen bei sich an. Ein einzelnes, anlassgeführtes Leben ist für den Umsturz der ganzen Gesellschaft wichtig, schrieb Verena Stephan in ihrem Frauenroman Häutungen 1975. Häutungen war ein Verkaufsschlager in der westdeutschen Frauenbewegung. Sicherlich nicht vorrangig wegen Verena Stephans Revolutionskonzept, allerdings drückte sie etwas aus, von dem wir doch glauben, dass es bezeichnend für die Selbsterfahrungsgruppen und mit ihnen ein Teil der Frauenbewegung war. Der Glaube daran, dass sich nur die Individuen stark genug ändern müssten, damit sich die ganze Welt ändern würde. Und natürlich haben sie damit einen Punkt. Es ist der alte Traum, dass sich alle auf einmal weigern, weiterzumachen wie bisher und neue Formen des Zusammenlebens finden. Unsere klugen Freundinnen Marlene und Karen haben es in ihrem Brief an uns so ausgedrückt. Die Leute müssen einfach erstmal aufhören zu arbeiten und lieber eine Limonade trinken. Damit wäre viel getan. Rede ich mit meinen Eltern über die Revolution, will meine Mutter zu Hause anfangen. Wie soll man große Sprünge machen, wenn man es nicht mal im engsten Kreis hinbekommt, fragt sie sich und mich. Ihre Frage bzw. ihre Antwort ist gut und unbefriedigend. Ich möchte, dass sie sich etwas zutraut, anfängt zu organisieren, die anderen Grundschullehrerinnen aufstaffelt, den Haushalt nicht macht und meinen Vater mit der Lücke allein lässt, die ihre nicht erbrachte Sorge um ihn hinterlässt. Frauen fangen bei sich an, am liebsten so, dass es niemand anderen stört. Jede Feministin musste erst einmal mit sich anfangen. Egal, wie viele kluge Frauen vorher die Umstände beschrieben und bekämpft haben. Sie muss sich aus den Zurichtungen herauswühlen und feststellen, dass sie nicht selbst schuld an ihrer Misere ist, um dann wütend zu werden zu dürfen. Meist arbeitet sich die Wut zuerst am nächsten Umfeld ab, zu Recht. Eine größere und weitere Analyse ergibt sich dann aus Theorien und Gesprächen, bis Feminismus zu einer Perspektive wird. Kein Aspekt oder Blickwinkel, sondern eine umfassende Perspektive, ohne die Gesellschaftskritik und Veränderung gar nicht denkbar ist. Auch wenn sich dieses Schema wie ein Erfolgsrezept anhört, zeigt es auch die ganz persönliche Verwiesenheit von Frauen auf die private Sphäre. Frauen fangen bei sich an, beim nächsten Umfeld, in ihren Beziehungen und schauen dann erst das Ganze. In jedem feministischen Werdegang steckt ein Stück Selbsterfahrung. Ohne geht es nicht. Das macht feministische Theorie so genial. Sie muss da ansetzen, wohin Frauen verwiesen sind, und diese Erfahrung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene vermitteln. Ein ständiges Aushandeln zwischen Erfahrung und Abstraktion. Aber sie müssen notgedrungen mit dem Privaten beginnen. Feministinnen müssen es gründlich durcharbeiten, bis es zur Gesamtperspektive werden kann. Ständig werden sie darauf beschränkt, dorthin zurückgeschickt und dann wird ihnen vorgeworfen, dass sie sich nur darum kümmern und ansonsten keine Ahnung hätten. Sie sind für das Private zuständig und sollen auch dort bleiben. Feministinnen fangen bei sich an und die Selbsterfahrung bringt immer ein Stück Selbstveränderung mit sich. Wir befragen uns und unsere Beziehungen und erschrecken uns, wie tief das Patriarchat in jeder Pore sitzt, versuchen es loszuwerden, aber es klebt. Vor lauter Hier und Heute und Patriarchat in den Poren denken Feministinnen viel zu selten darüber nach, wie es sein sollte ohne diese Zumutungen. Wenn der Kapitalismus passé und das Patriarchat ausgequetscht ist und wie wir da eigentlich hinkommen. Frieda Haug befragte in den 1980er Jahren Frauen zu ihren Tagträumen. Sie war mit der Annahme in die Befragung gegangen, dass in diesen Träumen widerständiges Potenzial zu finden sei, dass die Frauen sich eine Utopie erträumen würden. Die Ergebnisse fand sie erschreckend. Die Befragten hatten sich in kitschige Szenen geträumt, die sich ganz um den einen drehten. Sie träumten sich aktiv und unabhängig, um den von ihnen auserwählten Mann aus seiner Unsicherheit oder Misslage zu erretten. Das Ende der Träume war ein schwammiges Happy Ever After. Haug nannte sie Träume für Unterdrückung. Denn obwohl die Frauen sich als Handelnde träumten, verblieben sie in der ihnen zugewiesenen Rolle. Sie waren Retterinnen, Hüterinnen, Schützerinnen, Liebende, also Gattinnen. Es ist unbrauchbar zu fordern, dass Frauen dieses unterdrückerische Träumen sein lassen, einfach mal aus der Privatheit raustreten und Pläne für die Revolution machen sollten. Denn sie werden und können dies nicht einfach tun. Zu fest stecken wir in den Strukturen, die uns an diese ungeliebten Rollen binden. Und trotzdem möchten wir genau das, die Bedingungen so verändern, dass Frauen den großen Wurf anstreben. Also danach fragen, was wir für ein Leben, für eine Welt wollen und dass wir dies lautstark einfordern. Dafür müssen wir lernen, nicht bei uns zu beginnen, die Umstände anzuklagen und diese zur Veränderung zu zwingen. Eigentlich wollten wir hier aufhören mit dem Teil zur Veränderung der Umstände und der Selbstveränderung. Das hätte sich gut angefühlt. Jetzt setzen wir uns einfach fleißig ans Zukunftsplan und dann wird schon alles besser. Aber was ist eigentlich mit den Männern in der Revolution? Forderungen an Männer zu adressieren, Vorschläge und Anklagen zu formulieren, nicht bei sich stehen zu bleiben, sondern die anderen anzusprechen. Das schien uns unschaffbar. Dieser Widerstand kommt nicht von ungefähr. Wir würden eben gerne bei uns anfangen und aufhören. Überlegungen, Trotz und Diskussionen führten uns dazu, einen Versuch zu wagen. Auch von Männern fordern wir weiterhin eine tatkräftige Arbeit an der Veränderung der Umstände. Jedoch wissen wir, dass sie allzu oft den ätzenden, schmerzvollen und befreienden Weg der Selbstveränderung umgehen. Sie setzen bei den Umständen an, verprügeln Nazis, versuchen die Gewalt des Kapitalismus genau zu verstehen, treffen sich wöchentlich, um Bewegungen weltweit zu studieren und gehen dann auseinander, ohne ein Fünkchen darüber erfahren zu haben, wie es den anderen geht. Gefühle und Unsicherheiten werden vornehmlich in Konfrontation mit Frauen ausgedrückt. In heterosexuellen Liebesbeziehungen ist es die Partnerin, die zuständig erklärt wird für die eigene Gefühlswelt. Sonst sind es Freundinnen, die mit offenem Ohr und weisen Worten Trost spenden sollen. Sie delegieren das Private an die Frauen in ihrem Umfeld. Und während sich die Freundinnen den Kopf zerbrechen über verschiedenste Beziehungskonstellationen, über heutige und zukünftige, Schnittchen machen und angenehme Stunden vorbereiten, entgeht Männern das Wissen darum, was die private, die Alltagswelt genau bedeutet. Im Streit erschrecken sie über die angestaute Wut ihres weiblichen Gegenübers, bis die viele Sorge zum Vorwurf macht, und manchmal erschrecken sie über sich selbst und darüber, wie ihnen all das entgangen sein konnte. Es ist an den Männern, die Lücke zu schließen, die sich Frauen nicht zu hinterlassen trauen. Wir müssen anfangen, die uns geschlechtlich zugeteilten Sphären zu vermitteln und aufzubrechen, indem wir beides gleich ernst nehmen, das vermeintlich Öffentliche und das vermeintlich Private, und uns trauen, den Blick auf beides zu richten, können wir ein neues Verständnis von Politik erarbeiten und weiterdenken in eine Zukunft, wie wir sie gerne hätten. Strategisch heißt das jedoch, dort anzufangen, wo wir eben im patriarchalen Kapitalismus nicht hingehören. Die Psychoanalytikerin Jessica Benjamin fragt sich in ihrem Buch Die Fesseln der Liebe, warum Liebesbeziehungen, vor allem heterosexuelle, so häufig hierarchisch und gewaltvoll sind. Warum sie geprägt sind durch Machtstrukturen und Abhängigkeitsverhältnisse, die die Liebenden unfrei und unglücklich machen. Sie führt dies zurück auf einen Kampf um Anerkennung. Subjekte brauchen ein anderes, ein Gegenüber, das sie selbst als Gegenüber, als Subjekt, das sprechen und handeln kann, anerkennt. Nur durch das in Beziehung treten mit dem oder der anderen kann ich mich überhaupt als einzelnen Menschen, als ein Ich mit einem vom anderen klar abgegrenzten Körper und einem eigenen Begehren imaginieren. Ich bin darauf angewiesen, gehört zu werden. Das Subjekt hat einen prekären Status, ist abhängig von seinem Gegenüber. Die Tragik unseres Zusammenlebens und unserer Art, Subjekte zu denken, liegt laut Benjamin darin, dass diese Spannung, diese Prekarität und Abhängigkeit nicht ausgehalten, sondern geleugnet und verdrängt werden muss. Das Subjekt befindet sich in potenzieller Gefahr, die Anerkennung entzogen zu bekommen, nicht mehr gesehen und gehört zu werden. Es versucht, sein Gegenüber zu unterwerfen, macht es zu seinem anderen, zu einem Objekt, dessen einzige Funktion darin besteht, als Spiegel und Anerkennung der eigenen Handlungsfähigkeit, des eigenen Begehrens zu dienen. Diese Asymmetrie zwischen Subjekt und Objekt ist nicht geschlechtslos. Auch wenn sich Beziehungsstrukturen in Liebesbeziehungen und Familienkonstellationen verändert haben, sie vielleicht beweglicher geworden sind, sind es noch immer so häufig Frauen, die ihr Begehren unterdrücken, aufschieben, die haltend, fürsorglich, absichernd und gebend sind. Das Geben ist nicht das Problem, vielmehr die Eindimensionalität dieser Position. Die seltsam eindeutige Aufteilung der Aufgaben und Fähigkeiten in heterosexuellen Beziehungen bedeutet eine Armut auf beiden Seiten. Denn ist es nicht auch Armut, nicht zuhören, nicht geben, nicht fürsorglich sein zu können? Benjamin plädiert für eine neue Form der Beziehung, in der sich zwei Subjekte in wechselseitiger Anerkennung begegnen. Zentral ist dabei, das Gegenüber in seiner Differenz anzuerkennen, auszuhalten, dass die andere eigene Bedürfnisse, ein eigenes Begehren hat, das nicht mit meinem Begehren übereinstimmen muss. Sich das Objekt nicht einzuverleiben, es nicht kontrollieren zu wollen, es stattdessen mit Neugier und Wertschätzung zu betrachten, die eigenen Projektionen und Erwartungen nicht als Wahrheit über die andere Person zu nehmen, stattdessen zuzuhören, sich kennenzulernen, sich überraschen zu lassen. In dieser Konstellation wäre die eigene Position in der Beziehung, das eigene Begehren, nicht statisch, sondern das Ergebnis ständiger Aushandlungen. Klingt nach einem Traum, in dem alle zufrieden, erwachsen, vernünftig sind, die Grenzen der anderen respektieren, sich in friedlicher Aushandlung befinden. Ganz schön paradiesisch. Ist das in heutigen Verhältnissen überhaupt denkbar? Die perfekte Balance zwischen fordernd und fürsorglich, zwischen stark und schwach, gebend und nehmend? Und wie gewöhnen wir uns lang erlernte Verhaltensweisen ab? Wie müsste unser Zusammenleben, unsere Arbeit organisiert sein? Die Frauen der Libreria delle Donne di Milano, des Mailänder Frauenbuchladens, der 1975 gegründet wurde, haben eine Praxis des gemeinsamen Arbeitens und Zusammenlebens entwickelt, die auf der Betonung von Differenzen, nicht auf dem Wunsch nach Gleichheit beruht. Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen in der Frauenbewegung kritisierten sie einerseits den sogenannten Gleichheitsfeminismus, der lediglich für eine Ausweitung der Rechte von Frauen kämpfte, um stärker an einer kapitalistischen, noch immer patriarchalen Gesellschaft teilhaben zu können. Nicht nur das Recht zum Mitspielen sollte erkämpft werden, sondern eine Änderung der gesellschaftlichen Spielregeln. Gleichzeitig kritisierten sie die Tendenz von Frauengruppen, sich auf eine gemeinsame Identität zu berufen und Unterschiede in den Erfahrungen, dem individuellen Begehren und den Geschichten der jeweiligen Frauen zu leugnen, sowie Dissens und Streit nicht auszuhalten, sondern als Problem und Bedrohung zu betrachten. Diese Angst vor der Differenz betrachteten die Mailänderinnen als eine Haltung, die letztendlich die Rolle bestätigte, die Frauen im Patriarchat ohnehin zugewiesen werde. Gleichgemacht, ohne die Möglichkeit, eigene subjektive Bedürfnisse, eine eigene Subjektivität zu artikulieren, würden Frauen nur im Verhältnis zu Männern gedacht. Wirkliche Beziehungen zwischen Frauen seien letztlich unmöglich, da sie ständig miteinander verglichen, in Konkurrenz gesetzt würden. Das Kollektiv um den Buchladen ist folglich ein Zusammenschluss von Frauen, die in ihrer gemeinsamen politischen Arbeit eine andere Form von Beziehungen zwischen Frauen ermöglichen und leben wollen. Ihre gemeinsame Praxis nennen sie Affidamento, was sich mit Anvertrauen übersetzen lässt. Das Prinzip des Affidamento beruht auf intensiv geführten Zweierbeziehungen zwischen den Frauen, die sich bereit erklären, einander zuzuhören, voneinander zu lernen und sich zu unterstützen. Durch diese intensiven Beziehungen untereinander bildet sich ein Netz, durch das die jeweiligen Frauen als Kollektiv miteinander verbunden sind, auch wenn sie jeweils sehr unterschiedliche Beziehungen miteinander führen. Ihre Beziehungen beruhen nicht darauf, dass die Frauen die gleichen Dinge tun, wollen und erlebt haben. Im Gegenteil, es geht darum, die Differenz der jeweils anderen anzuerkennen, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliches Begehren, unterschiedliche Wünsche, Meinungen zu thematisieren, nicht zu ignorieren. Gleichzeitig geht es nicht darum, diese Unterschiede einfach stehen zu lassen, im Sinne eines liberalen Leben und Leben lassen. Die Frauen bauen Vertrauen zueinander auf, stellen Ansprüche aneinander, streiten. Die Praxis des Affidamento stellt sich gegen ein horizontales Konsensmodell, in dem alle Mitglieder des Kollektivs verpflichtet werden, sich in allen Entscheidungen zu einigen und sich auf die gleiche Weise einzubringen, egal welche Kapazitäten, Erfahrungen oder Interessen sie haben. Affidamento bedeutet, ein Vertrauen in die jeweiligen Kompetenzen der Einzelnen zu haben, ihnen in unterschiedlichen Bereichen Autorität zu verleihen, sie um Rat zu fragen und sich auch außerhalb des Kollektivs auf sie zu beziehen. Hierarchien und Unterschiede in Wissen und Erfahrung werden nicht als Bedrohung, sondern als Möglichkeit des Voneinanderlernens begriffen, müssen jedoch thematisierbar und beweglich bleiben. Die Künstlerin Alex Martinez-Rowe hat die Geschichte von feministischen Gruppierungen erforscht und ihre Beziehungsweisen untersucht. Ihrer Meinung nach kann die Praxis des Affidamento einen Ausweg aus den Ausschlussmechanismen weisen, die ein Kollektiv, das auf einer gemeinsamen Identität seiner Mitglieder beruht, zwangsläufig produzieren muss. Kein Mitglied der Gruppe ist gleich, keine Beziehung gleicht der anderen. Die Subjektivität und Einzigartigkeit der Frauen entsteht durch das In-Beziehung-Treten mit den anderen. Nie zeigt sie sich auf die gleiche Weise. Kann sie der einen Person gegenüber das Begehren haben zu lernen, kann sie der anderen etwas beibringen. Ist sie der einen Person gegenüber sorgend und beschützend, kann sie der anderen gegenüber ein Bedürfnis nach Schutz äußern. Auch müssen diese Verhältnisse nicht statisch sein, können verändert werden. Gemeinsam einen Raum schaffen, in dem wir uns begegnen können, ohne gleich zu sein. In dem Beziehungen entstehen, die beständig, aber wandelbar sind. In dem wir aufeinander Acht geben, füreinander da sind, um Hilfe fragen. In dem wir teilen, was wir haben, und jede gibt, was sie geben kann. In dem ein Streit nicht das Ende einer Beziehung bedeutet, weil es das Versprechen gibt, Konflikte auszutragen. In dem wir neugierig auf unsere Unterschiede sind, nicht zwangsläufig die Bestätigung des Einverstandenseins suchen. In dem wir von und miteinander lernen und keine Angst vor Fehlern haben. Das klingt nach Freiheit, nach Liebe und nach Wertschätzung, aber auch nach viel Arbeit. Wer hat dafür Zeit? Und lässt sich das Beziehungsnetz unendlich weiterdenken? Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass diese Art, miteinander in Beziehung zu treten, mehr ist als ein Gegenentwurf, der in dieser Welt nur sehr wenigen Menschen offen steht, dass sie zum Vorbild für eine Neuordnung menschlicher Beziehungen werden könnte. Nicht, solange es Kapitalismus gibt. Und beruht dieser Frauenraum der Mailänderinnen, in dem jede Frau sich in ihrer Differenz zu den anderen, aber mit diesen gemeinsam entwickeln kann, nicht auch schon auf einem Paradox? Sie beziehen sich auf die Kategorie Frau, um diese in ihrer patriarchalen Logik zugleich als unzulänglich zu verwerfen. Ihre Gemeinschaft beruht auf einer gemeinsamen Unterdrückungserfahrung. Und doch wollen sie sich der Zuschreibungen entledigen, auf denen ihre Unterdrückung als Frauen beruht. Sie wollen einen Raum schaffen, in dem sie als Einzelne miteinander in Beziehung treten können, nicht zwangsläufig in Beziehung gesetzt werden. In ihrem Buch To Become Two spürt Alex Martinez Rowe den Entwicklungen einer Theorie der sexuellen Differenz nach, wie sie zum Beispiel auf die französische Psychoanalytikerin Luce Irigaray zurückgeht, auf die sich auch die Frauen des Mailänder Frauenbuchladens beziehen. Ihrer Meinung nach sei sie zu Unrecht als biologistisch abgetan worden. Irigaray kritisiert, dass das männliche Subjekt gesellschaftlich als das Universelle, das Menschliche gilt. Das Weibliche sei demgegenüber das gesellschaftlich Verdrängte, das Nicht-Sichtbare, das Uneindeutige und Nicht-Denkbare. Irigaray kritisiert, wie die Mailänderinnen einen Feminismus, der sich am männlichen Subjektideal orientiert und lediglich eine Anerkennung dafür fordert, dass Frauen das Gleiche können wie Männer. Arbeiten, vernünftig sein, rational denken. Alex Martinez Rowe zufolge birgt die Feststellung, dass es mehr als ein Geschlecht gibt, mindestens zwei nämlich, erst die Möglichkeit, Differenz weiterzudenken. Wir sind durch Geschlechtskategorien geformt, aber wir gehen nicht in ihnen auf. Die Kategorien sind unzulänglich. Es gibt mehr als eine Weise, in der Welt zu sein und mit anderen in Beziehung zu treten. Lässt sich eine Welt denken, in der Differenz nicht entlang der Geschlechtergrenzen verläuft? In der es so viele Geschlechtsidentitäten gibt wie Menschen? Was wäre das für eine Welt? In der ein Körper einfach ein Körper wäre, dessen Form und Zusammensetzung zwar meine leibliche Erfahrung bestimmt, mich aber nicht automatisch gleichsetzt mit Menschen, deren Körper meinem ähneln. Wie würden Körper sich verändern, wenn die Unterscheidung in Männer und Frauen nicht mehr wichtig wäre? Wie würde eine Sexualität, eine Erotik und Sinnlichkeit aussehen, die kein an Genitalien entlang verlaufendes Skript ist, wie unsere Freundin Jensen in ihrer Antwort auf unseren Brief schrieb? Wie immer komme ich irgendwann ins Stocken. Die Vorstellungskraft reicht nicht aus. Ich kann mir keine völlig neue Welt vorstellen. Umso mutiger ist trotzdem zu versuchen. Die Schriftstellerin Marge Piercy entwirft in ihrem Roman Woman on the Edge of Time das Szenario einer zukünftigen Gesellschaft. Marge Piercy verlegt die utopische Gemeinschaft in Woman on the Edge of Time in die Zukunft, in das Jahr 2137. Der Fokus der Beschreibung liegt auf den Beziehungen der Menschen untereinander, aber auch auf ihrer Beziehung zur Natur. Die Menschen haben ein großes Bewusstsein dafür, dass Menschen, Tiere und Dinge in Relation zueinander stehen. Verschiebt man etwas im System, verändert sich alles. Den Beziehungen der Menschen werden verschiedene Funktionen zugeschrieben. Es gibt Handfreunde, das sind zwei Menschen, die gerne miteinander arbeiten. Oder Kissenfreunde, zwei oder mehrere Personen, die miteinander schlafen. Es gibt die Mits, das sind Personen, die enge, selbstgewählte Beziehungen zueinander haben und die so etwas wie eine Familie bilden. Die Körper der Menschen sind nicht mehr eindeutig geschlechtlich bestimmt und auch die Sprache kennt keine Geschlechter mehr. Alle Pronomen, die das Geschlecht angeben, wurden durch das Pronomen per ersetzt. Dennoch gleichen sich die Körper nicht. Babys wachsen in einer künstlichen Gebärmutter heran. Drei Personen übernehmen nach der Geburt die freiwillige Mutterschaft, für die sie sich vorher bewerben müssen. Sie haben Hormone zum Spritzen gefunden, damit alle Menschen stillen können. Bis zur Namensgebung im 12. bis 14. Lebensjahr teilen sich diese drei Personen die Sorgearbeit für das Kind. Danach dürfen sie für mindestens 3 Monate keinen Kontakt zu dem Kind haben, um die Abhängigkeit zwischen ihnen und dem Kind aufzulösen. Alle Menschen der Gemeinschaft müssen sich aktiv an der Organisation des Zusammenlebens und den dafür benötigten Entscheidungen beteiligen. Jeder Person wird jedoch auch die Möglichkeit gegeben, sich zurückzuziehen, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Dieser Rückzug wird Innewissen genannt und ist so etwas wie Selbstreflexion. Neben notwendigen Routinearbeiten wie Saubermachen, Essen kochen, für die Tiere und Felder sorgen und Versammlungen, bleibt den Menschen noch viel Zeit, um zu spielen, zu studieren, Müßiggang, zu lieben, sich zu reflektieren und den Fluss zu genießen. Das klingt fast schon zu schön, um wahr zu sein. Und es ist ja auch nicht wahr, sondern eine utopische Fantasie. Die Menschen der Zukunft bei Percy haben die Naturbeherrschung und die Abhängigkeit von der Natur in Einklang gebracht, ohne das ein oder andere auflösen zu müssen. Sie leben in engen Beziehungen zueinander, zu den Tieren und der Natur, haben Raum, um ihre inneren Konflikte zu reflektieren, Konflikte mit anderen auszuhandeln und über Eifersucht zu sprechen. Und dennoch hat es eine unheimliche und bedrohliche Wirkung. Diese Menschen in Percys Roman haben nur noch so wenig mit den Menschen zu tun, die wir heute kennen. Sie sind durch ein hohes Maß an Technik bestimmt. Herrschaftsmechanismen sind nicht überwunden, weil sie reflektiert, durchgearbeitet und damit ins Bewusstsein gebracht wurden, sondern konnten in letzter Konsequenz nur durch Technik getilgt werden. Es findet keine Aufarbeitung dessen statt. Die Unterdrückung ist in den Körper eingeschrieben und kann nur durch die Kontrolle der Körper vernichtet werden. Geschlecht spielt keine Rolle mehr, weil das Gebären nicht mehr an der Frau hängt, sondern durch eine künstliche Gebärmutter erfolgt und somit die Reproduktion von dem Körper getrennt wurde. Rassismus ist überwunden, indem sie das Band zwischen Gen und Kultur zerrissen haben. Was ist aber mit Behinderung am Körper oder im Geist? Gibt es das noch? Oder sind Gene so weit verändert, dass das nicht mehr vorkommt? Sind psychische Krankheiten damit auch passiert? Was bedeutet das für die Gemeinschaft, wenn alle tatsächlich als Gleiche geboren werden? Und was sind das für Menschen? Nicht nur die eigenen Körper werden durch Technik reguliert, auch die Natur um sie herum. Mücken stechen nicht mehr, Pflanzen sind so weit genverändert, dass sie einen hohen Ertrag erzielen, die Menschen können mit Tieren sprechen und selbst das Wetter können sie unter Kontrolle bringen. Die Welt und die Körper wurden also so eingerichtet und bearbeitet, dass sie ihm zumindest erstmal nicht als konflikthaft entgegentreten können. Mit der Zeit werden dann doch Konflikte sichtbar. Die Menschen in der Zukunft sind ungemein produktiv. Es gibt keine sinnlose Beschäftigung oder so etwas wie Faulheit. Und wenn doch, dann fällt die nicht getane Arbeit auf ein anderes Mitglied der Gemeinschaft zurück. Das geht eine Weile gut, aber irgendwann zieht man den Groll der anderen auf sich. Passt man nicht rein, wird man gebeten zu gehen. und wandert von einem Dorf zum anderen. Entweder man findet dann wieder zu sich oder man ist für immer eine wandernde Person und steht außerhalb der Gemeinschaft. Immer wieder gibt es Momente in dieser Beschreibung der Zukunft, in denen Menschen eben doch nicht in diesem Funktionszusammenhang bestehen können. Die Teilhabe an der Gemeinschaft bleibt eine Schuldfrage. Was bin ich ihr schuldig und was ist sie mir schuldig? Die utopische Zukunft, die Marge Pearcy in ihrem Roman beschreibt, ist nicht nur deswegen spannend, weil sie versucht, sich eine andere Welt zu denken. Sie zeigt uns auch, wie schwer es ist, sich eine Welt vorzustellen, die ganz anders ist als die Welt, die wir alltäglich erleben. Wir sind so durchdrungen von kapitalistischen Denkweisen, dass unsere Beziehungen zu einer Rechenaufgabe werden. Ich gebe etwas, also will ich etwas dafür zurückbekommen. Immer bleibt die Forderung nach Nützlichkeit. Kann eine Utopie auch ohne diese Rechnung auskommen? Oder ist das Problem der Nützlichkeit ein Widerspruch, der nicht aufzulösen ist? Denn es wird weiterhin notwendige Arbeit gegeben, um das Zusammenleben mehrerer Menschen zu organisieren. Wäre es dann nicht eine schöne utopische Vorstellung, wenn jede Person das geben dürfte, was sie geben kann? Wenn jede Person anerkannt wird, ohne dafür irgendetwas geleistet haben zu müssen. Aus unserer Auseinandersetzung mit dem bürgerlichen Subjektideal und dem, was in ihm keinen Platz findet, haben wir uns auf die Suche danach gemacht, was wir uns wünschen. Als im Mangel Subjektivierte können wir uns das restlose Wegfallen, die restlose Aufhebung des Mangels wünschen. Subjekte, die ohne Mangel aufgewachsen wären, hätten mit uns kaum etwas zu tun. Wir wollen aber etwas mit der Utopie zu tun haben. Der Mangel in unserem Leben schmerzt dennoch. Den Schmerz, die Trauer und die Wut über die Nichterfüllung unserer Wünsche sehen wir als fruchtbar. Wir wollen Beziehungen, in denen diese Gefühle Raum haben und verhandelt werden. In denen wir nicht in Konkurrenz zueinander stehen, in denen wir faul sein dürfen, in denen wir uns gegenseitig in unseren Verschiedenheiten anerkennen. Um dahin zu kommen, müssen wir uns nicht nur mit uns befassen, sondern auch mit den Strukturen und die geschlechtliche Zuteilung dieser Herangehensweisen überwinden. Wir sind in diesem Text verschiedenen Gedanken und Diskussionssträngen gefolgt, haben die einzelnen Teile abgewogen und verknüpft. Aus jedem sind neue Diskussionen und Fragen entstanden, ein Lernprozess. Wir haben als AK Unbehagen mehr als ein Jahr lang über Utopien gegrübelt, geforscht und diskutiert. Sich einem Thema zu nähern, bedeutet für uns auch immer, alte Auseinandersetzungen nicht fallen zu lassen, sondern sie mitzunehmen und mit einem neuen Blickwinkel einer Überprüfung zu unterziehen. Wir entwickeln Schwerpunkte und Fragen, die uns besonders drängen. Aus den vielen Gesprächen entsteht eine gemeinsame Suchbewegung, die sich auch immer aus den Texten, die wir lesen, der Erfahrungen, die wir machen und den klugen Gedanken unserer Freundinnen speist. Wir verstehen den Text, wie auch die Ausstellung, als eine Einladung zum Weiterdenken, sich zu trauen, Utopisches zu wollen und zu fordern.